jetzt, Schätzchen, jetzt sind wir allein. Wir können vertraulich nur plaudern. Es wird ja nichts Wichtiges sein. Ich darf bei der Arbeit nicht zaudern. Ein Wörtchen, du Trotziger, du. So bring ich kein Wörtchen hervor. Wenn du dich nicht in mich schickest, verschlag ich mir folgendes das Wort. Ein Wahrheitchen, so nur höre mir zu, dann lass ich mir euer Tod. Ich habe zum Feind dich gewählt. Verstehst du? Das ist ja doch klar. Und wenn mir dein Ja-Wort nicht fehle, was meinst du? So sind wir ein Paar. Wir könnten in wenigen Wochen. Recht schön, du bestimmst schon die Zeit, du bestimmst schon die Zeit. Wir könnten in wenigen Wochen. Es wurde zu Stunden, ob es mir gar nicht mehr weiß. Lächle der

der Hut. Dann geht es gut, gestillt, gestillt, mit euren Sehnen. Was soll denn gut? Doch auf der Hut, mein Mädchen gut. Doch auf der Hut, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Hebt euch die Hand und schließt das Bein. Ich hab zu süßen Lied, zu süßen Lied, zu süßen Lied. Es geht so lange, es geht so lange, es geht so lange. Oh! bestrebt zu sein. Nun ist es mir gelungen, den Mörder selbst zu warnen. Nun ist es mir gelungen, den Mörder selbst zu warnen. Den Mörder selbst zu warnen. Will die Kühlen, wichtig, wo verlänge schieb, mit seinem Hirn, seinem Willen. O Wonne, o Wonne, großes Glück, schon war ich mein Staube, dem lauten Sport zum Raube. Dahin, dahin gestreckt zu sein. Nun ist es mir geworden, den Mörder selbst zu morden, in seiner letzten Stunde, den Stahl in seiner Wunde, ihm noch ins Ohr zu schreien. Das Leben nicht. Weiler rasch und munter zu Zisterne, Serschel ein Grab. Und dann, dann werd ich selbst vom Mund mich in den Kerker schleichen. Ein Stoß, und er verstummt. Verhungert er mit seinen Ketten, er trug er lange Bein, in diesen heißen Rücken, der Dolch wird ihn befreien. Jetzt, Alter, jetzt hat es Eile. Hast du mich verstanden? Du gibst ein Zeichen, dann werd ich selbst verwundt, mich in den Kerker schleichen. Ein Stoß und er verstummt. Er schwer mit seinen Ketten, so trug er seinen Bein. Steht hinten heiß im Rennen, dann wollt mit ihm ins Land. Er will ein Erdbeut und wird ihm nicht sein. Er will ein Stern, in letzten Stern, in mir wieder nicht erblüht.

Gottes Hilfe bauen, die Hoffnung fließt dort sanft mir zu, wir wären frei. Wir finden Ruhe, wir finden Ruhe. Sprecht leise, haltet euch zurück. Wir sind belauscht mit Ohr und Blick. Wir sind belauscht mit Ohr und Blick. Ich meinen Mut und trug ihm alles vor, und sollst du's glauben, was zur Antwort mir gab. Die Heirat und dass du mir hilfst, will erlauben, doch heute führ ich in den Kerker dich hinab. Noch deine Freude, nur noch ein Augenblick, dann gehen wir schon beide, ja, dann gehen wir schon beide. Wohin, wohin? Zu jedem Mann hinab, dem ich seit vielen Wochen stets weniger zu essen gab. Wird losgesprochen? Oh nein! Oh sprich, oh sprich! Oh nein, wir müssen ihn doch befreien. Er muss in einer Stunde den Finger auf dem Munde von uns begraben sein. So ist er tot! Doch nicht, doch nicht! Ist es zu täten, deine Pflicht, ist zu täten! Nein, guter Junge, zittere nicht, zum Morgen geht sie heran vor dich. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, der Gouverneur kommt selbst hinab. Wir beide graben nur das Oh, der Wald. Was ist geschehen? Es folgt mir mit Aurora, der Traum gut geht. Gemacht, gemacht. So eile fort. So noch dies Wort, sprich, weiß er schon. Ja, er weiß es schon. Nur mit Scher, sag ihm, was er jetzt denke, handeln in Gebirge. Lass alle schnell zu resignieren. Wie lässt er mir kommen und wendet seine Wut? Wie mehr sie mir tobet, wie fährt es mein Blut? Mein Herz hat mich gelobet, sei der, der einen Hut. Wie lässt er mir kommen und wendet seine Wut? Sei der, der einen Hut. Thank you. auf und nieder, auf und nieder. Könnt ich verstehen, was jeder spricht, was jeder spricht. Und sie belegen.